uns nur himmlisches Licht, führe du uns voran. Führe uns nur himmlisches Licht auf die richtige Bahn. Oft gehen wir einsam durch die Straßen und dunkel wird es um uns sein. Dann, Herr, wirst du uns nicht verlassen, erleuchte uns mit deinem Schein. Führe uns, du himmlisches Licht, führe du uns voran. Führe uns, du himmlisches Licht, auf die richtige Bahn. Oft eilen wir durch unsere Tage und finden für dich keine Zeit. Dann helfe, nimm die stumme Klage, die Seele nach dem Leben schreit. Führe uns, du himmlisches Licht, führe du uns voran. Führe uns, du himmlisches Licht, auf die richtige Bahn. Oft sind wir blind für unsere Brüder und sehen nur den eigenen Wert. Dann, Herr, schenk uns die Liebe wieder, die stets sich hin zum Nächsten kehrt. Führe uns, du himmlisches Licht, führe du uns voran. Führe uns, du himmlisches Licht, auf die richtige Bahn.